es mir noch einmal. Interessiert dich das denn nicht? Denn niemand diese mir sind wahr und stellt sich ihm entgegen. So werden wir mal fortgespült, die goldene Blüte im Regen. Wir alle sind ein Teil des Ganzen, ein Spiegel der Gesellschaft.